Der Pfalzgraf Ruprecht wird zum König gewählt, 1400 bis 1410. Ein tapferer Mann, der aber durch keine außerordentlichen Fähigkeiten den Mangel an Mitteln und Kräften, der seine kurze Herrschaft kennzeichnet, auszugleichen vermochte. Wenzel freilich erweist sich auch in dieser Angelegenheit als der Faule, obwohl er auf die erste Nachricht von seiner Absetzung bei seinem Patron, dem heiligen Wenzel, geschworen hatte, mit Ruprecht abzurechnen. Aber ringsum von Verrat umlauert, verfällt er wieder in seine Lethargie und begnügt sich damit, die Gültigkeit seiner Absetzung zu bestreiten. Der neue König muss den rheinischen Kurfürsten geloben, ihren Rechten nie zu nahe zu treten, die neuen Zölle zu beseitigen, die auf dem Rhein errichtet sind, und keine neuen ohne ihre Zustimmung zu errichten, Mailand wieder zum Reich zu bringen und diesem das bedrohte Brabant zu erhalten, wenn es ledig werde. Aber welche Mittel stehen dafür dem Pfalzgrafen zur Verfügung? In Mailand sitzen die mächtigen Visconti, sie haben starke Festungen, kriegserprobte Söldner und verwögene Söldnerführer, die Condottieri. In Brabant aber lauern schon die Burgunder auf den Tod Wenzels von Lauenburg, des Oheims des abgesetzten deutschen Königs. Ruprecht kommt gar nicht dazu, sein Versprechen einzulösen, denn König Wenzel gibt 1406, als Brabant verfügbar wird, dieses Land ebenso wie Luxemburg an Anton, den Sohn Philipps des Kühnen von Burgund, der sich mit Elisabeth, der Tochter von Wenzels Bruder Johann, vermählt hat. Ruprecht findet die Unterstützung der Städte nicht. Der Papst weigert ihm die Kaiserkrönung, indem er anmaßend den Kurfürsten das Recht bestreitet, den König abzusetzen. Der Pfälzer will sich dann zum Endkampf gegen Wenzel wenden, kehrt aber im Bayerischen Wald um, um auf den Ruf der Florentiner, die ihm 200.000 Goldgulden für die Hilfe gegen die Visconti anbieten, sich nach Italien zu wenden. Hier hofft er, ein Mehrer des Reiches zu werden. Aber auf der Fahrt machen die Florentiner bei dem König, dem feilschen Markten und Kassieren, nicht so im Blute liegt wie den Luxemburgern, mit den Zahlungen Schwierigkeiten. Von einer Reichsfahrt ist nicht die Rede. Mit ihm ziehen bloß der Lothringer, der Bayer und der Burggraf von Nürnberg, endlich der streitbare Leopold von Vorderösterreich, außerdem italienische Parteigänger. Aber bei Brescia erleidet das Heer durch einen Ausfall der Städter eine schwere Niederlage. Kurze Zeit danach kehrt der Habsburger in die Heimat zurück. Der König kommt noch bis Padua und Venedig, wo ihn die Pracht des Reichtums der Dogen blendet, aber zum Schluss muss er seine Krone verpfänden, um den würgenden Druck der Schulden loszuwerden. Sein Ansehen ist dahin, als er im Frühjahr 1402 in Deutschland wieder erscheint. Auch der Ruf der deutschen Tapferkeit ist erschüttert, die Italiener haben sich zum ersten Male als militärisch überlegen gezeigt. Denn die italienischen Tyrannen verfügen über Geld und geschulte Kräfte, die vor allem im Festungskampf erfahren sind, während die Deutschen noch in der längst veralteten Rittertaktik stecken. Die Folge der Niederlage ist, dass Wenzel sich wieder kräftig regt und der Visconti ihn einlädt, nach Italien zu kommen, um sich die Kaiserkrone zu holen. Doch fällt der unglückselige Böhme bald wieder in die Hand einer seiner lieben Verwandten, diesmal Sigmunds, und wird wieder nach Österreich verschleppt. Durch neue Schwierigkeiten, die dem treulosen Sigmund in Ungarn erwachsen, kann der König mit Jubel begrüßt in Böhmen wieder seinen Einzug halten. An den Römerzug aber ist nicht mehr zu denken, denn der Visconti ist gestorben und seine Söhne sind unmündig. Gegen Ruprecht erheben sich nun die Städte und der Mainzer Erzbischof, der als ein geschulter Intrigant einst seine Wahl im Jahre 1400 zustande gebracht hatte, knüpft nun einen Fürsten- und Städtebund gegen den König zusammen. Dieser muss 1406 den Bund anerkennen und 1407 mit dem Erzbischof von Mainz unter demütigenden Bedingungen Frieden schließen. Von da ab hat Ruprecht keine größere Macht mehr als der Böhmenkönig. Er sucht in seiner Not Zuflucht bei dem in Rom residierenden Papst Gregor XII. Inzwischen ist eine gewaltige Bewegung der Geister heraufgezogen, die nicht nur das Schisma beseitigen will, sondern auch eine Reform der Kirche wünscht, die durch ihre großen finanziellen Erfordernisse seit der Übersiedlung nach Avignon völlig verweltlichte. Die Päpste hatten in Avignon viel zur Erhaltung der französischen Machtstellung beigesteuert, der französischen Krone allein in den Jahren 1345 bis 1360 3.517.000 Goldgulden geliehen. Ein schwindelnd hoher Betrag, von dem viel deutscher Herkunft gewesen sein muss, der uns aber auch die Augen öffnet über die Bedeutung des avignonesischen Papsttums. Schwere Missbräuche der oberhirtlichen Gewalt und Entfaltung eines rücksichtslosen Steuersystems vermochten alleine diese riesigen Erfordernisse zu bestreiten, die mit der Erringung der Universalmacht an die Kirche herangetreten waren. Solche Missbräuche waren die Annaten, das ist die Vorausbezahlung eines Jahreseinkommens der zu einem geistlichen Amte Ernannten, die Gebühr der Bischöfe für die Konfirmation, die bei den deutschen Erzbischöfen nicht unter 10.000 Goldgulden ausmachte, die Palliengebühren, endlich die sogenannten Expektationen, Vorauszahlungen, die sich der Papst von den Anwärtern auf ein bestimmtes geistliches Amt leisten ließ. Ein geschicktes System von Versetzungen beschleunigte das Tempo des Gebühreneinflusses. Allenthalben machte sich in der Kirche ein arges Misshagen geltend, vornehmlich gegen den Papst als Spitze dieses Systems von Missbräuchen. Die weltliche Besteuerung der Kirche war im 13. Jahrhundert als Simonie zu Fall gebracht worden. Jetzt war der Papst selber ein Hort der Simonie, sodass bereits der Spruch umging, dass in Rom alles käuflich sei. Die Dinge kommen in rasche Bewegung, seit Frankreich von den Päpsten in Avignon abzurücken beginnt. Die Kardinäle beider Päpste fordern ein Konzil zur Entscheidung der strittigen Fragen, das 1409 als ein allgemeines zu Pisa zusammentritt. Der machtlose Ruprecht versucht vergebens, die Nichtbeschickung mit vielen und auch vernünftigen Argumenten zu erreichen, während Wenzel durch die Anerkennung des Konzils sein Königtum wieder in Erinnerung bringt. Das Pisaner Konzil mit seinen 4 Patriarchen, 160 Bischöfen und Äbten, 12 Erzbischöfen und 22 Kardinälen führt zu keiner Reformation, sondern zu der von Ruprecht vorausgesagten Wahl eines dritten Papstes, Alexander dem V., der die Frage der Kirchenreformation alsbald einschlafen lässt. Kurz danach fällt der Mainzer Erzbischof endgültig von Ruprecht ab. Mitten in den Zurüstungen zum Kampfe stirbt der König auf der Burg Landskron 1410. Rührend wirkt es, wenn der tief Enttäuschte letztwillig anordnet, dass die Krone aus seiner Hinterlassenschaft verkauft werden solle, damit wenigstens die Schulden gedeckt werden können, die er bei den kleinen Leuten gemacht hat. In dieser traurigen Lage des braven Ruprecht offenbart sich der tiefe Sturz der deutschen Königsmacht, die finanzielle Hilflosigkeit des Trägers der Krone. Es kann sich künftig nur noch ein reicher Fürst erlauben, das altertümliche Dekorationsstück aufs Haupt zu setzen. Die Kurfürsten können sich über die Vergebung der Krone nicht einig werden. Die einen wählen den Luxemburger Jobst, die anderen Sigmund, den König von Ungarn. Für diesen setzt sich besonders der Burggraf von Nürnberg, dem er Brandenburg verpfändet hat, ein. Wenzel erklärt sich mit der Wahl von Jobst einverstanden, wenn ihm der Titel älterer römischer König und künftiger Kaiser gewahrt bleibe. Ihm geht es um den Schein, nicht um die Macht, deren Zweifelhaftigkeit und Vergänglichkeit er genugsam kennengelernt. Immerhin gibt es jetzt, sowie nach dem Pisaer Konzil, 3 Päpste, die ihre Echtheit verfechten, 3 deutsche Könige, deren armseligster allerdings Wenzel ist, an dem jeder von den beiden anderen Gewählten bereits die Stiefel gerieben. Ein auffallend früher Tod Jobstens 1411 bringt die Erlösung, denn Sigmund gelingt es alsbald, sich mit seinem Bruder zu einigen. Wenzel behält Königstitel und Reichsinsignien, erhält die Hälfte der zweifelhaften Reichseinnahmen und soll von Sigmund auf einem etwaigen Zug um die Kaiserkrone Hilfe erhalten. Außerdem überlässt ihm dieser aus dem Erbe Jobstens Mähren und die Lausitz. Durch diesen Vergleich erhält das Reich endlich wieder ein Oberhaupt.